im Parlament. Das Bild, das ich bisher von meinem Jugendfreunde gezeichnet hatte, bliebe unzureichend, wenn es nicht durch die Darstellung seines immensen Interesses für politische Dinge ergänzt und abgerundet würde. Dass diese Darstellung erst am Ende des Buches erfolgt und vielleicht trotz meines Bemühens unzulänglich bleibt, liegt nicht in meiner mangelnden Einsicht begründet, sondern darin, dass ich vor allem künstlerischen Neigungen huldigte und mir die Politik so gut wie nichts bedeutete. Mehr noch als in Linz fühlte ich mich am Konservatorium in Wien als werdender Künstler, wozu mir auch meine Erfolge einigen Anlass gaben, und wollte mit Politik nichts zu tun haben. Bei meinem Freunde aber lief die Entwicklung umgekehrt. Während in Linz noch sein Interesse für die Kunst über seine politischen Interessen dominiert hatte, gewann in Wien als den Zentralpunkt des politischen Geschehens im Donaureiche die Politik den Vorrang, ja, sie absorbierte allmählich auch andere Interessen. Ohne Zweifel war diese gegensätzliche Entwicklung, durch die ich für Adolf als Gesprächspartner immer ungeeigneter wurde, einer der Gründe, der ihn veranlasste, die Freundschaft mit mir unvermittelt abzubrechen. Ich wurde Zeuge dafür, wie nahezu jedes, auch anscheinend noch so fern liegende Problem, das er aufgriff, letzten Endes in das Politische einmündete. Seine ursprünglich künstlerisch-ästhetische Einstellung den Erscheinungen seiner Umwelt gegenüber verwandelte sich zunehmend in eine politische Betrachtung des Geschehens. Über diese bezeichnende Wandlung seines Wesens schrieb er selbst: In der Zeit dieses bitteren Ringens zwischen seelischer Erziehung und kalter Vernunft hatte mir der Anschauungsunterricht der Wiener Straße unschätzbare Dienste geleistet. Es kam die Zeit, da ich nicht mehr wie in den ersten Tagen blind durch die mächtige Stadt wandelte, sondern mit offenen Augen außer den Bauten auch die Menschen besah. Die Menschen interessierten ihn, der eigentlich Baumeister werden wollte, so dass er selbst seine beruflichen Ziele auf das Politische ausrichtete. Die Seiten 271 und 272 des Buches sind Bildseiten. Seite 271: Weitere Kartengrüße aus Wien. Die Bezeichnung Benckiser auf der unten stehenden Karte stellt den zwischen beiden Freunden vereinbarten Decknamen für Adolfs Jugendliebe Stefanie dar. Er meinte also, will oder muss Stefanie wiedersehen. Seite 272: Karte vom 18. Februar 1908, nachdem Hitler endgültig nach Wien übersiedelt war, worin er seinen Freund bittet, bald nachzukommen. Weiter im Text. Wenn er einmal tatsächlich das bauen wollte, was er in seinem Kopf bereithielt und schon zum Teil in ausgeführten Plänen niedergelegt hatte, ein neues, durch eindrucksvolle Bauten wie Donaubrücke, Rathaus, Tonhalle, unterirdisch geführte Bahnanlagen, Höhenstraßen und Dogenbrücke über die Steilufer der Donauenge verschönertes Linz, ein Wien, dessen finstere Elendsbezirke durch weit in die Donauebene vorgeschobene, aufgelockerte Wohnbereiche ersetzt wurden, so musste vorher ein revolutionärer Sturm die unhaltbar gewordenen politischen Zustände beseitigen und Möglichkeiten für ein großzügiges Schaffen gewährleisten. Was immer er an Gedanken und Ideen aufgriff, selbst derartig künstlerische Einfälle wie der des reisenden Orchesters, mündete bei konsequentem Durchdenken schließlich in seine allgemeinen politischen Auffassungen ein. Instinktiv suchte er in der kaum zu bändigenden Fülle von Aufgaben und Problemen, die ihn bedrängten, nach einer Stelle, an der man den Hebel ansetzen könne, um die ungeheure Last, die ihn bedrückte, zu bewegen und in die gewünschte Richtung zu bringen. Bis zu seinem 17. Lebensjahr etwa glaubte er, in der Kunst diesen Ansatzpunkt gefunden zu haben und als bedeutender Maler, Dichter, Architekt Großes schaffen zu können. Doch mag er dann eingesehen haben, dass hierfür seine künstlerische Begabung nicht ausreichte, denn mangelnde Begabung vermag auch der glühendste Wille nicht zu ersetzen. Vielleicht erschien ihm auch damals schon die Kunst als ein im Letzten doch zu weiter und mühsamer Weg, um die erstrebten Ziele zu erreichen. In Wien war ihm die Kunst, von seinem persönlichen Wollen aus betrachtet, bereits zu einem wenig erfolgversprechenden Umweg geworden, denn inzwischen hatte er die ihm wesensgemäße Ansatzstelle für sich entdeckt, die Politik. Tatsächlich nahm die Politik für ihn in der Rangordnung der Werte in steigendem Maße eine Art Schlüsselstellung ein. Selbst die schwierigsten Probleme, die aus sich heraus nicht zu lösen waren, wurden, sobald man sie ins Politische übertrug, mit einem Schlage lösbar. Auf dieser Ebene drängten sich alle Entscheidungen zusammen. Mit jener Konsequenz, mit der er den Erscheinungen, die ihn beschäftigten, auf den Grund ging und bis zum entscheidenden Punkt des Geschehens vordrang, hatte er inmitten des lauten politischen Betriebes der Haupt- und Residenzstadt jenen Punkt entdeckt, an dem sich, wie in einem Brennglas gesammelt, die divergierenden Strahlen der Politik zusammenschlossen, das Parlament. »Komm mit, Gustl«, hieß es eines Tages wieder. Ich fragte ihn, wohin er gehen wolle. Ich habe Vorlesungen an der Universität zu besuchen und außerdem müsste ich mich auf das Konkurrenzspiel, eine Art Leistungsprüfung am Klavier, vorbereiten. Aber meine Einwände machten ihm nicht den geringsten Eindruck. Das sei alles nicht so wichtig wie das, was er heute vorhabe. Außerdem habe er für mich schon eine Karte besorgt. Ich überlegte, was das sein könne. Ein Orgelkonzert vielleicht? Eine Führung durch die Gemäldegalerie im Hofmuseum? Aber meine Vorlesung und das Konkurrenzspiel, wenn ich dabei versagte, war es schlimm für mich. »Komm jetzt endlich«, rief Adolf zornig. Ich kannte diesen Ausdruck seines Gesichtes, der keinen Widerspruch duldete. Außerdem musste es etwas Besonderes sein, denn dass Adolf schon um 8:30 Uhr früh so munter und aktiv war, überraschte mich. Ich gab also nach und lief mit ihm zum Ring hinein. 9:00 Uhr bog er in die Stadiongasse ein und blieb vor einer kleinen Seitenpforte stehen, an der sich einige nichtssagende Menschen, anscheinend nur Müßiggänger, angesammelt hatten. Endlich ging mir ein Licht auf. »Ins Parlament?« fragte ich erschrocken. »Was soll ich denn da drinnen?« Ich erinnerte mich, dass mir Adolf schon des Öfteren von seinen Besuchen im Parlament erzählt hatte. Mir aber erschien das bloße Zeitvergeudung. Doch ehe ich etwas dagegen sagen konnte, drückte er mir schon die Einlasskarte in die Hand, die Pforte wurde geöffnet, ein Billeteur wies uns zur Galerie. Von dort hatte man einen sehr günstigen Blick über das imposante Halbrund des großen Sitzungssaales. Der Raum in seiner klassischen Schönheit und Harmonie erschien mir einer künstlerischen Darbietung würdig. Ich konnte mir hier ein weihevolles Konzert, einen hymnischen Chorgesang sehr gut vorstellen, allenfalls mit einigen Adaptierungen die Aufführung einer Oper oder sogar eine sakrale Handlung. Adolf versuchte mir, dem Unkundigen, die nüchternen Vorgänge im Parlament zu erklären. »Der Mann, der ziemlich hilflos dort oben sitzt und hin und wieder eine Glocke schwingt, auf die niemand achtet, ist der Vorsitzende. Die würdigen Männer auf den erhöhten Plätzen sind die Minister.« Vor ihnen, über ihr Pult gebeugt, sitzen die Parlamentsstenografen, die einzigen, die in diesem Hause etwas tun. Daher sind sie mir relativ sympathisch, obwohl ich dir versichere, dass gerade diese wahrhaft fleißigen Männer gar nichts zu bedeuten haben. Davor aber in den Bänken sollten alle Abgeordneten der im österreichischen Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder sitzen. Die meisten gehen aber in den Wandelgängen spazieren. Dann erläuterte mir mein Freund die einzelnen Vorgänge. Eben brachte ein Abgeordneter einen Antrag ein und begründete ihn. Dass fast alle anderen Abgeordneten inzwischen den Saal verlassen hatten, beweise, dass sie dieser Antrag nicht interessiere. Aber bald würde der Vorsitzende die Debatte darüber eröffnen, dann würde es lebhafter werden. Ich muss sagen, Adolf fand sich im internen Betrieb des Parlaments gut zurecht. Sogar eine Tagesordnung hatte er vor sich liegen. Es vollzog sich auch alles genau so, wie er es angekündigt hatte. Kaum war, musikalisch gesprochen, das Solo des Herrn Abgeordneten zu Ende, setzte sogleich das Orchester ein. Die in den Saal zurückflutenden Abgeordneten schrien heftig darauf los. Einer fiel dem anderen ins Wort. Der Präsident schwang die Glocke. Die Abgeordneten antworteten ihm, indem sie den Pultdeckel aufhoben und wieder zuschlugen. Andere hatten sich aufs Pfeifen verlegt, und mitten in diesem heillosen Spektakel flogen deutsche, tschechische, italienische Schimpfworte, weiß Gott, was das alles für Sprachen waren, durch den Saal. Ich blickte auf Adolf. War dies nicht der beste Moment, um zu gehen? Aber was war nur mit meinem Freunde los? Er war aufgesprungen, seine Finger ballten sich zu Fäusten, sein Antlitz brannte vor Erregung. Da blieb ich lieber still auf meinem Platz sitzen, obwohl ich keine blasse Ahnung hatte, worum der Streit ging. Immer wieder zog das Parlament meinen Freund an, während ich mich davor zu schrauben versuchte. Einmal, als mich Adolf wieder genötigt hatte, mit ihm dorthin zu gehen, ich hätte unsere Freundschaft aufs Spiel gesetzt, wenn ich mich geweigert hätte, hielt ein tschechischer Abgeordneter eine stundenlange Obstruktionsrede. Adolf erklärte mir, das sei eine Rede, bei der es nur darauf ankäme, die Zeit auszufüllen und zu verhindern, dass ein anderer Abgeordneter spreche. Es wäre dabei einerlei, was dieser Tscheche rede, er könne auch immer dasselbe wiederholen, er dürfe nur nicht aufhören. Mir kam es wirklich so vor, als spreche dieser Mann immer da capo al fine. Natürlich verstand ich kein Wort Tschechisch, auch Adolf nicht. Mir war um die verlorene Zeit wirklich leid. »Du hast wohl nichts dagegen, wenn ich jetzt gehe«, sagte ich zu Adolf. Da fuhr er mich wütend an. »Jetzt? Mitten in der Sitzung? Aber ich verstehe doch kein Wort von dem, was dieser Mann sagt.« »Das brauchst du auch nicht zu verstehen. Es ist ja eine Obstruktionsrede, das habe ich dir doch gerade erklärt.« »Dann gehe ich also.« »Bleib«, rief Adolf wütend und zerrte mich an den Rockschößen auf den Platz zurück. Ich blieb also in Gottes Namen sitzen und ließ mir den wackeren Tschechen, der so ziemlich erschöpft war, weiterreden. Nie habe ich mich über Adolf so gewundert wie damals. Er war doch ungewöhnlich intelligent und hatte wahrhaftig seine fünf Sinne beisammen. Aber wie er da alle Nerven angespannt auf diese Rede lauschte, die er doch nicht verstand, konnte ich ihn nicht begreifen. Aber, so dachte ich, vielleicht lag der Fehler an mir, und ich begriff vermutlich immer noch nicht, woran das Wesen der Politik lag. Damals legte ich mir öfters die Frage vor, weshalb mich Adolf zwang, mit ihm in das Parlament zu gehen. Ich konnte dieses Rätsel nicht lösen, bis ich eines Tages begriff, dass Adolf einen Partner brauchte, mit dem er seine Eindrücke verarbeiten konnte. Ungeduldig wartete er an solchen Tagen auf mein abendliches Heimkommen. Kaum war ich an der Zimmertüre angelangt, wurde ich schon angefahren. »Wo bleibst du so lange?« Ich hatte noch keinen Bissen gegessen, da hieß es schon, »Wann gehst du zu Bett?« Diese Frage hatte einen besonderen Zweck. Da unser Zimmer so klein war, dass Adolf nur dann auf- und abgehen konnte, wenn ich entweder auf dem Hocker hinter dem Flügel kauerte oder ins Bett ging, wollte er sich für das, was er mir zu sagen hatte, Platz schaffen. Kaum hatte ich mich ins Bett verkrochen, begann er auf- und abzuschreiten und legte los. Schon am erregten Ton seiner Stimme erkannte ich, wie sehr ihn seine Gedanken bedrängten. Er ging förmlich über und musste sich entladen, um die ungeheuren Spannungen, die ihn erfüllten, ertragen zu können. Was bewegte ihn denn so sehr? Es war im Grunde genommen stets das Gleiche, seine jedes Maß übersteigende Liebe zum Deutschtum. Mit wahrer Inbrunst hing er an dem angestammten Volke. Nichts auf dieser Erde stellte er höher als die Liebe zu allem, was deutsch war. Dieses Deutschtum aber stand auf dem Boden der Donaumonarchie in einem schweren, erbitterten Ringen um seine nationale Existenz. Darüber schreibt er später, »Man begriff nicht, dass wäre nicht der Deutsche in Österreich wirklich noch vom besten Blute, er niemals die Kraft hätte besitzen können, einem 52-Millionen-Staate so sehr seinen Stempel aufzuprägen, dass ja gerade in Deutschland sogar die irrige Meinung entstehen konnte, Österreich wäre ein deutscher Staat. Ein Unsinn von schwersten Folgen, aber ein doch glänzendes Zeugnis für die 10 Millionen Deutschen der Ostmark. Und weiter hieß es, ungeheuer waren die Lasten, die man dem deutschen Volke zumutete, unerhört seine Opfer an Steuern und an Blut, und dennoch musste jeder nicht gänzlich blinde erkennen, dass dies alles umsonst sein würde. Was uns dabei am meisten schmerzte, war noch die Tatsache, dass dieses ganze System moralisch gedeckt wurde durch das Bündnis mit Deutschland, womit der langsamen Ausrottung des Deutschtums in der alten Monarchie auch noch gewissermaßen von Deutschland aus selber die Sanktion erteilt wurde. Wo aber sollte Hilfe sein, wenn nicht bei Deutschland? Der Kaiser war unfähig, den Kampf aller gegen alle zu steuern. Der Thronfolger Franz Ferdinand, auf den sich viele Hoffnungen richteten, war mit einer tschechischen Gräfin, der Gräfin Chotek, verheiratet und plante die Errichtung eines starken slawischen Blockes katholischer Prägung. So war das österreichische Deutschtum ganz auf sich allein angewiesen und kämpfte erbittert um seine Rechte. Mit übervollem Herzen nahm Adolf an diesem leidenschaftlichen Kampfe teil. Dass die politische Situation für die Deutschen so hoffnungslos und ohne Ausweg zu sein schien, spornte seinen Eifer zu höchstem Einsatze an und ließ ihn das Kaiserhaus hassen. Dann lag ich also wach im Bette, während Adolf, wie so oft, da die Nachtgespräche zu seiner Gewohnheit zählten, in seiner Erregung auf und nieder rannte und mit solcher Leidenschaft auf mich einsprach, als wäre ich nicht ein armer, belangloser Musikstudent, sondern ein politischer Machthaber, der über Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes zu entscheiden hätte. Unvergesslich ist mir auch ein anderes Nachtgespräch geblieben. Adolf hatte sich in eine geradezu ekstatische Hingabe hineingeredet. Dann aber schilderte er das Leid, das über diesem Volk lag, das Unheil, das vor den Toren stand, die Zukunft, die voll Drohung und Gefahr blieb. Dabei kämpfte er offensichtlich mit den Tränen. Dann aber führten ihn diese erbitterten Anklagen gegen die Zeit zu seinem hoffnungsvollen Danken zurück. Er baute wieder am Reiche aller Deutschen, das die Gastvölker, wie er die übrigen Völker der Monarchie nannte, in die Schranken wies. Wenn diese Ausführungen zu sehr in die Breite gingen, schlief ich mitunter ein. Sobald er dies entdeckte, rüttelte er mich wach und schrie mich an, ob mich seine Worte etwa nicht mehr interessieren würden. Dann möge ich ruhig schlafen, wie alle in dieser Zeit schliefen, die kein nationales Gewissen haben. Ich aber setzte mich energisch auf und hielt mit Gewalt die Augen offen. Später entwickelte Adolf bei solchen Nachtgesprächen eine etwas freundschaftlichere Methode. Statt sich in Utopien zu verlieren, lenkte er auf Fragen ein, von denen er annahm, dass sie mich interessieren würden. So zog er einmal gegen die Sparvereine los, die sich in zahlreichen kleinen Gaststätten der Arbeiterbezirke gebildet hatten. Der Einzelne zahlte wöchentlich einen bestimmten Beitrag ein und erhielt zu Weihnachten die Sparsumme ausgehändigt. Kassierer war meistens der Wirt. Adolf kritisierte diese Vereine deshalb, weil die Zeche, die der Arbeiter an einem solchen Sparabend machte, oftmals höher war als der eingesparte Betrag, so dass in Wahrheit der Wirt der Nutznießer blieb. Ein anderes Mal schilderte er mir in lebhaften Farben, wie er sich in seinem Idealstaate die Studentenheime vorstelle. Lichte, helle Schlafzimmer, ein Studierraum, ein Musikzimmer und ein Zeichensaal zur allgemeiner Benutzung, eine einfache, doch kräftige Kost, Eintrittskarten für Konzerte, Opern und Kunstausstellungen, Freifahrscheine zur betreffenden Schule. Wie sich oftmals gerade nebensächliche Dinge besonders deutlich dem Gedächtnis einprägen, so erinnere ich mich auch eines solchen Nachtgespräches, in dem vom Flugzeug der Bruder Wright die Rede war. In einem Zeitungsartikel, den mir Adolf vorlas, hieß es, dass diese weltbekannten Pioniere der Aviatik ein kleines, relativ leichtes Geschütz in ihr Flugzeug eingebaut hätten, um zu erproben, mit welcher Wirkung man von der Luft aus schießen könne. Adolf, der ausgesprochener Pazifist war, empörte sich darüber. Kaum ist eine neue Erfindung gemacht, erklärte er mir, wird sie schon in den Dienst des Krieges gestellt. Er war damals ein erbitterter Gegner des Krieges. »Wer ordnet den Krieg an?«, fragte er. »Doch nicht der kleine Mann, weit entfernt. Den Krieg arrangieren die gekrönten und ungekrönten Herrscher, getrieben und gelenkt von der hinter ihnen stehenden Waffenindustrie. Während diese Herren gigantische Summen verdienen und weit vom Schusse bleiben, muss der kleine Mann sein Leben einsetzen, ohne zu wissen, wofür.« Überhaupt spielten die kleinen Leute, das arme, verratene Volk, in seinem Denken eine beherrschende Rolle. Eines Tages sahen wir auf dem Ring eine Arbeiterdemonstration. Schlagartig verwandelte sich das Bild der Straße. An den Kaufläden wurden die Rollbalken niedergezogen, die Straßenbahn hielt an, Polizisten zu Fuß und beritten eilten den Demonstranten entgegen. Wir standen eingekeilt zwischen den Zuschauern in der Nähe des Parlaments und konnten das erregende Bild gut überblicken. Der Eindruck blieb mir im Gedächtnis haften. Ist dies die Stimmung, so dachte ich klopfenden Herzens, die Adolf den Sturm der Revolution nannte? Einige Männer schritten dem Zuge voran und trugen ein großes, die ganze Straßenbreite einnehmendes Spruchband. Darauf stand als einziges Wort Hunger. Es hätte keine zündendere Parole geben können als dieses, um die Not der verelendeten Massen mitzufühlen, denn wie oft litt Adolf selbst bitteren Hunger? Da stand er nun neben mir und nahm das Bild mit allen Sinnen in sich auf. So stark in diesem Augenblicke auch sein Mitgefühl mit diesen Menschen sein mochte, hielt er sich doch bis zum Äußersten zurück und nahm den ganzen Vorgang so sachlich, kühl und gründlich auf, als ginge es ihm, ähnlich wie bei den Besuchen im Parlament, nur darum, die Regie des Ganzen, sozusagen die technische Durchführung einer derartigen Demonstration, zu studieren. Er dachte, so sehr er sich mit den kleinen Leuten solidarisch fühlte, nicht im Mindesten daran, sich etwa an dieser Kundgebung aktiv zu beteiligen, die sich gegen die eben in diesen Tagen bekanntgegebene Bierpreiserhöhung richtete. Immer neue Massen drängten heran. Der ganze Ring schien sich mit leidenschaftlich erregten Menschen zu füllen. Unabsehbar war der Zug geworden. Rote Fahnen wurden mitgeführt. Doch mehr noch als Fahnen und Parolen bewiesen die ausgemergelten, überaus ärmlich gekleideten Gestalten und die von Hunger und Elend gezeichneten Gesichter der Vorüberziehenden, wie ernst die Situation war. Erbitterte Rufe, Schreie wurden laut, Fäuste ballten sich im Zorne. Die Vordersten hatten den Platz vor dem Parlament erreicht und versuchten, das Haus zu stürmen. Plötzlich zogen die berittenen Polizisten, die den Zug begleitet hatten, blank und begannen, auf die ihnen am nächsten Stehenden mit dem Säbel einzuhauen. Als Antwort darauf flog ihnen ein Steinhagel entgegen. Einen Augenblick lang stand die Situation auf Messers Schneide. Doch dann gelang es neu heranrückenden Verstärkungen, die Demonstranten auseinanderzutreiben und den Zug aufzulösen. Das Schauspiel hatte Adolf im Innersten gepackt, doch erst daheim auf unserem Zimmer brach seine Anteilnahme durch. Ja, er bekannte sich zu den Hungernden, den Darbenden, den Ausgestoßenen. Aber auf das Schärfste lehnte er die Männer ab, die solche Demonstrationen arrangierten. Wer sind die Drahtzieher, die hinter diesen doppelt betrogenen Massen stehen und sie nach ihrem Willen lenkten? Keiner dieser dunklen Hintermänner lässt sich bei einem solchen Aufmarsch der Massen sehen. Warum? Weil sich ihr Geschäft viel besser im Halbdunkel führen lässt und außerdem, weil sie nicht Kopf und Kragen riskieren wollen, denn sie fürchten die Mächte, gegen die sie diese Massen mobilisieren, ebenso wie die Massen selbst. Wer führt dieses Volk des Elends? Nicht Männer, die selbst die Not des kleinen Mannes miterlebt haben, sondern ehrgeizige, machthungrige, zum Teil sogar volksfremde Politiker, die sich am Elend der Massen bereichern. Ein Wutausbruch gegen diese politischen Profitgeier schloss die erbitterte Anklage meines Freundes. Das war seine Demonstration. Eine Frage, die ihn nach derartigen Erlebnissen quälte, obwohl er sie niemals direkt aussprach: Wohin gehörte er selbst? Nahm er seine eigenen Lebensverhältnisse, die wirtschaftliche Lage, in der er sich befand, das soziale Milieu, in dem er lebte, als Maßstab, so gab es keinen Zweifel, dass er zu jenen Menschen zählte, die hinter dem Hungerplakat marschierten. Er hauste in einem elenden, verwanzten Hinterhaus, er aß mittags oft nicht mehr als auf einer Bank in Schönbrunn ein trockenes Stück Brot. Vielleicht erging es vielen unter diesen Demonstranten nicht einmal so schlecht, wie es ihm erging. Warum marschierte er trotzdem nicht im Zuge dieser Menschen mit? Was hielt ihn davon ab? Vielleicht das Empfinden dafür, dass er seiner Herkunft nach doch einer anderen gesellschaftlichen Schicht angehörte. Er war der Sohn eines österreichischen Staatsbeamten im Hauptmannsrange, Wenn er an seinen Vater dachte, sah er ihn als den geachteten, angesehenen Zolloberamtsoffizial, vor dem die Leute den Hut zogen und der am Bürgertische ein gewichtiges Wort zu reden hatte. Der Vater hatte nach Ansehen und Haltung absolut nichts mit diesen Menschen auf der Straße zu tun. Wie er Angst hatte, von dem allgemeinen moralischen und politischen Verfall der führenden Kreise angesteckt zu werden, hatte er eine noch viel größere Angst vor der Proletarisierung. Gewiss, er lebte als Prolet, aber er wollte unter keinen Umständen Proletarier sein. Vielleicht steckte hinter dem unerhörten Energieaufwand, mit dem er sein Selbststudium betrieb, instinktiv die Absicht, sich durch möglichst weitreichende und gründliche Bildung vor dem Absturz in das Massenelend zu bewahren. Im Letzten aber blieb für Adolf entscheidend, dass er sich seinen politischen Ansichten nach zu keiner der herrschenden Parteien und Bewegungen hingezogen fühlte. Er sagte zwar öfters zu mir, er sei mit Leib und Seele Schönerianer, aber das sagte er nur zwischen unseren vier Wänden. Als hungernder, existenzloser Student hätte er sich in den Reihen des Georg Ritter von Schönerer schlecht ausgenommen. Um sich diesem Manne ganz verschreiben zu können, hätte die Schönerer Bewegung starker sozialer Impulse bedurft. Was hatte Schönerer den Massen zu bieten, die da über den Ring zogen? Nichts. Der Gegenseite aber, der Sozialdemokratie, fehlte das Verständnis für den nationalen Notstand, in dem sich die Deutschen Österreichs befanden. Die internationale marxistische Basis, auf der sich diese Bewegung entfaltet hatte, sperrte die Massen der kleinen Leute, und das ist schließlich das Volk selbst, von den Entscheidungen aus, die für das Schicksal des Volkes ebenso notwendig waren wie eine Lösung der sozialen Frage. Unter den führenden politischen Köpfen jener Zeit imponierte Adolf der Wiener Bürgermeister Karl Lüger am meisten. Aber um sich ganz seiner Partei zu verschreiben, störten ihn die Bindungen an den Klerus, der in die Politik dauernd eingriff. So fand Adolf in dieser Zeit für die Ideale, die ihn erfüllten, nirgends eine geistige Heimat. Er blieb in seinem politischen Denken ein Einsamer. Trotzdem er sich in seiner absoluten Eigenwilligkeit keiner Partei verschrieb, sich nirgends organisierte, keiner Vereinigung beitrat, mit einer einzigen Ausnahme, von der ich später sprechen werde, brauchte man nur mit ihm auf die Straße zu gehen, um zu erleben, wie intensiv er am Schicksal der Menschen teilnahm. Die Stadt Wien bot ihm in dieser Hinsicht einen höchst aufschlussreichen Anschauungsunterricht. Wenn wir etwa durch die Bezirke Rudolfsheim, Fünfhaus oder Otterkring gingen und heimkehrende Arbeiter an uns vorüberkamen, konnte es geschehen, dass Adolf mich heftig am Arme fasste. »Hast du gehört, Gustl? Tschechisch!« Ein anderes Mal gingen wir zur Spinnerin am Kreuz hinaus, weil Adolf dieses alte Wiener Wahrzeichen sehen wollte. Da begegneten uns Ziegeleiarbeiter, die laut und mit heftigen Gesten Italienisch sprachen. »Da hast du dein deutsches Wien«, rief er empört. Auch dieses war eines der ständig wiederholten Worte, das deutsche Wien. Aber Adolf sprach dieses Wort mit einem bitteren Unterton aus. War dieses Wien, in das von allen Seiten Tschechen, Madjaren, Kroaten, Polen, Italiener, Slowaken, Ruthenen und vor allem galizische Juden einströmten, überhaupt noch eine deutsche Stadt? Für meinen Freund wurden die Zustände in Wien zum Symbol für den Kampf des Deutschtums im Habsburgerstaate. Er hasste das Völkerbabel in den Straßen Wiens, diese verkörperte Blutschande, wie er später schrieb. Er hasste diesen Staat, der das Deutschtum zugrunde richtete. Sein Hass wandte sich unmittelbar an die Träger dieses Staates, das Kaiserhaus, den politisierenden Klerus, den Adel, das Großkapital, das Judentum. Der Staat der Habsburger müsse zerfallen, je eher, desto besser, denn jeder Tag, an dem dieser Staat noch weiter bestünde, koste dem deutschen Volkstum Geltung, Existenz, Grund und Boden und vor allem Menschen. Den fanatischen Kampf der einzelnen Nationen dieses Staates gegeneinander sah er als das entscheidende Symptom des erwarteten staatlichen Zerfalls an. Er ging in das Parlament um sozusagen dem dahinsiechenden Patienten, dessen baldiges Ende schon allseits prophezeit wurde, den Puls zu fühlen. Voll Ungeduld harrte er dieser Stunde, denn erst wenn der Habsburger Staat zerfiel, wurde die Bahn für jene Lösungen frei, von denen er in einsamen Stunden träumte. Sein aufgespeicherter Hass gegen alle Kräfte, die das Deutschtum bedrängten, konzentrierte sich vor allem auf das Judentum, das in Wien eine beherrschende Stellung innehatte. Ich bekam dies bald zu spüren. Eine kleine, anscheinend nebensächliche Begebenheit ist mir unvergesslich geblieben. Ich hatte eingesehen, dass das Hungerdasein, das mein Freund führte, ein Ende haben müsse. Am leichtesten wäre ihm zu helfen, so dachte ich, wenn man seine schriftstellerischen Arbeiten verwenden könnte. Ein Studienkollege, der sich am Konservatorium zum Sänger ausbildete, war als Journalist beim Wiener Tageblatt tätig. Ich erzählte ihm von Adolf. Der junge Mann hatte volles Verständnis für dessen Notlage und schlug vor, mein Freund möge zunächst probeweise einen literarischen Beitrag verfassen und ihn während seiner Dienststunden in der Redaktion persönlich übergeben. Dann könne man über das Weitere sprechen. Adolf schrieb in dieser Nacht eine Novelle, von der mir leider nur noch der Titel in Erinnerung geblieben ist. Sie hieß »Der nächste Morgen«, ein ahnungsvoller Titel, denn am nächsten Morgen, als wir in die Landgasse gingen, um mit meinem Kollegen zu sprechen, gab es einen Riesenkrach. Adolf gab, kaum dass er den Mann gesehen hatte, die Novelle gar nicht aus der Hand, drehte sich in der Türe um und schrie mich schon auf der Treppe an, »Du Trottel, hast du denn nicht gesehen, dass das ein Jude ist?« Das hatte ich allerdings nicht gesehen, aber ich wurde künftig in solchen Fragen vorsichtiger. Es kam bald Ärger. In den Tagen, da ich für das Konkurrenzspiel sehr viel üben musste, stürmte Adolf in höchster Erregung in das Zimmer. Er käme von der Polizei, erklärte er, es habe einen Zwischenfall auf der Maria-Hilfer-Straße gegeben, mit einem Juden natürlich. Er war so aufgeregt, dass er zuerst eine Weile lang auf und ab gehen musste, ehe er mir das Vorkommnis in zusammenhängenden Worten erzählen konnte. Vor dem Kaufhaus Gerngroß sei ein Handelé gestanden. Das Wort Handelé bezeichnete die mit einem Kaftan und Stiefeln bekleideten Ostjuden, die auf Straßen und Plätzen mit Schuhbändern, Knöpfen, Hosenträgern und anderem Kleinkram handelten. Der Handelé bildete die unterste Stufe jener sich überraschend schnell assimilierenden Juden, die im Laufe der Zeit führende Stellungen im Wirtschaftsleben Österreichs besetzten. Es war den Handelés verboten, Passanten anzubetteln. Dieser Mann aber hielt den Leuten jammernd die offene Hand hin, und manche hatten ihm ein paar Kreuzer geschenkt. Ein Polizist, der das beobachtet hatte, forderte den Galizier zur Ausweisleistung auf. Da begann dieser, die Hände zu ringen, er sei ein armer, alter, kranker Mann und müsse von seinem kleinen Handel leben. Aber gebettelt habe er nicht. Der Polizist führte den jammernden, schreienden, tobenden Handelé auf die Wachstube und forderte die Anwesenden, die den Mann gesehen hatten, wie er Leute anbettelte, auf, ihre Zeugenaussage zu Protokoll zu geben. Trotz seiner Scheu vor öffentlichem Auftreten hatte sich Adolf als Zeuge gemeldet. So sah er dann auch mit eigenen Augen, wie man dem Handelé 3000 Kronen aus dem Kaftan zog, ein schlagender Beweis, wie Adolf feststellte, für jene Ausbeutung Wiens durch die aus dem Osten einwandernden Juden. Dieses Erlebnis hat auch in dem Buche »Mein Kampf« seinen Niederschlag gefunden. Adolf schreibt, »Als ich einmal so durch die innere Stadt strich, stieß ich plötzlich auf eine Erscheinung in langem Kaftan und schwarzen Locken. Ist dies auch ein Jude?« war mein erster Gedanke. »So sahen sie freilich in Linz nicht aus.« Ich beobachtete den Mann verstohlen und vorsichtig, allein je länger ich in dieses fremde Gesicht starrte und forschend Zug um Zug prüfte, umso mehr wandelte sich in meinem Gehirn die erste Frage zu einer anderen Fassung. Ist dies auch ein Deutscher? Wie immer in solchen Fällen begann ich nun zu versuchen, mir die Zweifel durch Bücher zu beheben. Ich erinnere mich noch gut, mit welchem Eifer Adolf damals die Judenfrage studierte. Immer von Neuem sprach er darüber, so wenig mich dieses Problem interessierte. Am Konservatorium gab es sowohl unter den Lehrern wie auch unter den Schülern Juden. Ich hatte mit diesen durchwegs gute Erfahrungen gemacht und unterhielt zu manchem von ihnen ausgezeichnete persönliche Beziehungen. War nicht Adolf selbst von Gustav Mahler begeistert und hörte gerne die Kompositionen von Mendelssohn Bartholdy? Man durfte doch nicht die Judenfrage einseitig vom Standpunkte der Handelés aus betrachten. Vorsichtig versuchte ich, Adolf von seiner Einstellung abzubringen. Die Antwort darauf war sehr merkwürdig. »Komm, Gustl«, hieß es wieder, und ich musste mit ihm, um das Geld für die Straßenbahn zu sparen, in die Brigittenau laufen. Wie aber staunte ich, als mich Adolf in die Synagoge führte. Wir traten in den Tempel ein. »Lass deinen Hut auf«, raunte mir Adolf zu. Wirklich hatten alle Männer den Hut auf dem Kopfe. Noch viel mehr fiel mir auf, dass ganz laut wie auf dem Markte gesprochen wurde. Adolf hatte erfahren, dass in dieser Synagoge zu einer bestimmten Stunde eine Trauung stattfinden würde. Tatsächlich war es so. Diese Zeremonie machte auf mich einen starken Eindruck. Erst fiel die anwesende Judenschaft in einen seltsamen Wechselgesang ein, der mir gefiel. Dann hielt der Rabbiner eine hebräische Ansprache und legte schließlich dem Brautpaar die Gebetriemen um die Stirne. Ich nahm diesen merkwürdigen Besuch als ein Zeichen dafür, dass Adolf auch bei seinem Studium der Judenfrage diesem Problem wirklich auf den Grund gehen wollte, um sich von den noch geltenden religiösen Bindungen des Judentums zu überzeugen. Das konnte vielleicht mildernd auf seine einseitige Haltung wirken. Aber ich täuschte mich, denn eines Tages kam Adolf heim und erklärte dezidiert, »Ich bin heute dem Antisemitenbund beigetreten und habe dich auch gleich angemeldet.« Das war der Höhepunkt jener politischen Vergewaltigung, an die ich mich allmählich bei ihm gewöhnt hatte. Ich staunte umso mehr darüber, als Adolf es so ängstlich vermied, irgendwelchen Vereinen oder Organisationen beizutreten. Ich schwieg, aber ich nahm mir vor, meine Angelegenheiten künftig allein zu ordnen. Wenn ich an diese Wiener Zeit zurückdenke und mir den Inhalt jener stundenlangen Nachtgespräche vergegenwärtige, muss ich feststellen, dass Adolf jenes Weltbild, ein Ausdruck, den er damals sehr liebte, gewonnen hat, nachdem er weiterhin sein Leben einrichtete. Es stammte aus den unmittelbaren Eindrücken und Erfahrungen, die er auf der Straße gewann, und wurde durch Lektüre erweitert und vertieft. Ich bekam die erste, oftmals noch unausgeglichene und unreife, doch mit umso größerer Leidenschaftlichkeit vorgetragene Ausprägung zu hören. Aber ich nahm dies alles nicht sehr wichtig, weil mein Freund keine öffentliche Rolle spielte, mit keinem Menschen außer mir in Verbindung stand und daher seine Pläne und politischen Absichten völlig in der Luft hingen. Dass er sie später in die Wirklichkeit umsetzen könnte, wagte ich nicht zu denken.